mächtige Wahlen, die Angst, die jede Hoffnung raubt. Für welche Schuld muss ich bezahlen? Was weiht dem falschen Glück mein Die Wälder, durch die Auen zog ich leichten Sinns dahin. Alles, was ich konnte erschauen, war des sichern Rohrs Gewinn. Alles, was ich konnte erschauen, war des sichern des Abends brachte ich reiche Beute und wie war eigenes Glück, trafen wohl dem Mörder, freute sich Agapes liebes Glück, freute sich Agapes liebes Glück, freute sich Agapes liebes Glück, freute sich Agapes. Hatten der Himmel mich verlassen, die vor sich ganz ihr Auge wand, soll das Verderben mich erfassen, erfiel ich in des Zufalls you mich fast Verzweiflung. Foltert, foltert, spott mich fast Verzweiflung, foltert, spott. Oh, dring kein Strahl durch diese Nächte. Oh, dring kein Strahl durch diese Nächte. Herr Splinterschicksal, Herr Splinterschicksal, lebt ein Gott, lebt kein Gott, mich fasst Verzweiflung, Folter spott mich fasst Verzweiflung, Folter spott mich fasst Verzweiflung, Folter spott mich fasst Verzweiflung.